Mit meinem Diener und Freund Halef Omar war ich bereits in den Schluchten und Klüften des Djebel Aures herumgekrochen und befand mich wenige Kilometer vor der algerischen Grenze auf dem Weg nach Fet Nasser, einem kleinen Ort in Tunesien. Halef war ein eigentümliches Kerlchen. Er war so klein, dass er mir kaum bis unter die Arme reichte. Und dabei so hager und dürr, dass man hätte behaupten mögen, er habe ein volles Jahrzehnt zwischen Löschpapierblättern eines Herbariums gelegen. Dabei verschwand sein Gesicht fast völlig unter einem Turban, der gut einen halben Meter im Durchmesser hatte. Aber trotz dieser äußerlichen Kleinheit musste man Achtung vor ihm haben. Er besaß ungewöhnlichen Scharfsinn, viel Mut und Gewandtheit, und eine Ausdauer, die ihn selbst die größten Beschwerden überwinden ließ. Ich ritt einen kleinen, halbwilden Berberhengst, und meine Füße schleiften dabei fast am Boden. Halef aber hatte sich eine alte, dürre, aber himmelhohe Stute ausgewählt und saß nun so hoch, dass er auf mich herabblicken konnte. Wir waren schon längst in das Flussbett Tafaui eingebogen und jetzt an eine Stelle gekommen, wo der Wüstenwind den Flugsand über die hohen Felsufer hinabgetrieben hatte. Ist es wirklich wahr, Sidi, dass du ein Jauer bleiben willst? Ein Ungläubiger, der verächtlicher ist als ein Hund und widerlicher als eine Ratte, die nur Verfaultes frisst? Ja, Halef. Sidi, ich hasse die Ungläubigen und gönne es ihnen, dass sie nach ihrem Tode in die Jaina kommen, wo der Teufel wohnt. Dich aber möchte ich retten vor dem ewigen Verderben. Du bist gut, du bist ganz anders als andere Herren, denen ich gedient habe. Und deshalb werde ich dich zum Islam bekehren. Du magst wollen oder nicht. Halef, lass mir meinen christlichen Glauben. Ich lasse dir deinen. Sidi, was ich mir einmal vorgenommen habe, das setze ich auch durch. Denn ich bin Hadschi Halef Omar bin Hadscha Abul Abbas ibn Hadschi Dawud al-Ghosra. Halef, schau, hier sind Leute geritten. Wir werden die Spuren untersuchen. Wenn du alle Spuren, die du findest, untersuchen willst, so wirst du unter 2 Monaten nicht nach Fet Nasser kommen. Das ist doch überflüssig. Weshalb willst du die Hufspuren untersuchen? Es ist immer gut zu wissen, wen man vor sich hat. Was gehen dich die Reiter an, die vor uns sind? Ich bin in fernen Ländern gewesen, in der Wildnis, wo oft das Leben davon abhängt, dass man alle Wege und Fährten genau betrachtet, um zu erfahren, ob man einem Freund oder einem Feind begegnet. Hier wirst du keinem Feind begegnen, Sidi. Das kann man nicht wissen. Nun, was siehst du? Hier gingen 2 Pferde und ein Kamel. Das eine Pferd muss am Hahnentritt leiden. Der Besitzer dieses Gauls ist entweder kein Araber oder ein sehr armer Mann. Lass uns der Fährte folgen. 2 Pferde und ein Kamel. Allah segne deine Augen. Ich habe das auch beobachtet, ohne von meinem Tier zu steigen. Was hilft dir nun der Schatz des Wissens, den du hier gehoben hast? Ich weiß zunächst, dass die 3 Reiter vor ungefähr 4 Stunden hier vorübergekommen sind. Und wer gibt dir etwas für diese Weisheit? Oh, ihr Männer aus Europa, seid sonderbare Leute. Sidi, da hocken 3 Geier auf der Sanddüne. Dort wird irgendein Tier verändert sein. Mashallah. Was ist das? Ist das nicht ein Mensch, der da liegt? Die Geier haben ein schauderhaftes Mahl gehalten. Lange kann er noch nicht tot sein. Allah Kerim, Gott ist gnädig. Ist er eines natürlichen Todes gestorben? Nein. Hier sieht die Wunde am Hals und das Loch am Hinterkopf. Der Mann ist ermordet worden. Allah verderbe den Menschen, der das getan hat. Oder sollte der Tote in einem ehrlichen Kampf gefallen sein? Was nennst du ehrlichen Kampf? Vielleicht ist er das Opfer einer Blutrache geworden. Untersuchen wir seine Kleider. Vielleicht finden wir einen Hinweis, wer der Tote ist. Ja. Er hat nichts. Nichts bei sich. Nichts, gar nichts, gar nichts. Hier an der Hand ist ein Ehering. E.P. 15. Juillet 1830. Er ist kein Araber. Was sonst? Ein Franzose. Woran erkennst du, dass dieser Tote zu dem Volk der Franzisler gehört? Er könnte doch ebenso gut von den Inglisler stammenden Engländern oder von den Nemsi, den Deutschen, zu denen auch du gehörst. Es sind französische Zeichen, die ich hier lese. Man kann einen Ring auch finden oder stehlen. Sieh seine Kleidung, sie ist europäisch. Ja, aber wer hat ihn getötet? Seine beiden Begleiter. Der Boden ist vom Kampf aufgewühlt. Hier ist eine breite Spur. Ich werde ihr nachgehen. Sidi, hier liegt ein totes Kamel. Sind die Satteltaschen leer? Die Mörder haben alles weggenommen. Mögen sie in aller Ewigkeit in der Gehenna braten. Nichts, gar nichts haben sie zurückgelassen. Hier sind Papierfetzen, Zeitungen. Vielleicht geben die Anhaltspunkte. Zwei Seiten der Vigie Algerien, zwei Seiten vom L'Indépendant. Ein Blatt erscheint in Algier, eins in Konstantin. Ist etwas auffällig daran? Sie enthalten alle beide einen Bericht über die Ermordung eines reichen französischen Kaufmanns in Blida. Des Mordes dringend verdächtig ist ein armenischer Händler, ein gewisser Hamd el-Amassad. Er ist flüchtig und wird steckbrieflich verfolgt. Hamd el-Amassad, was gedenkst du jetzt zu tun, Sidi? Wir eilen den Mörder nach. Versuchen, sie einzuholen. Willst du sie töten? Ich bin nicht ihr Richter. Ich werde mit ihnen sprechen und dabei erfahren, warum sie den Mann umgebracht haben. Dann weiß ich, was ich tun werde. Ja. Es können keine klugen Männer sein. Sonst hätten sie nicht ein Kamel getötet, das mehr wert ist als ihre Pferde. Das Kamel hätte sie vielleicht verraten. Ja. Wir werden ihre Spur verfolgen. Vorwärts. Sie sind 5 Stunden vor uns. Vielleicht treffen wir morgen auf sie. Auf, Galopp! Nicht so schnell, Sidi. Meine Stute hat ältere Beine als dein Berberhengst.